16 Uhr, da kommst du aus dem Tor. Du willst zum Kindergarten. Du holst dort ein kleines ab. Ja, es wird schon auf dich warten. Danach habt ihr noch viel zu besorgen. Für heute Abend und für morgen. Ihr rennt dann durch die Stadt und ihr wühlt euch durch Geschäfte, das braucht Kräfte. Und da passiert's, die kleinen Beine kommen nicht mehr mit. Ein Bordstein bringt sie aus dem Tritt. Hey, junge Mutti, warum schlägst du denn dein Kind? Hallo, junge Mutti, warum schlägst du denn dein Kind? Du sagst, es wär dein Liebstes, könntest ohne es nicht sein. Würdest verrückt, wenn ihm was passierte, trotzdem hast du ihm eine rein. Du sagst, ihr hättet auch gekriegt. Wäre groß geworden, geschadet hätte euch das nicht. Hey, junge Mutti, warum schlägst du denn dein Kind? Hallo, junge Mutti, warum schlägst du denn dein Kind? Du sagst, es wär dein Liebstes, könntest ohne es nicht sein. Würdest verrückt, wenn ihm was passierte, trotzdem hast du ihm eine rein. Hinterher tut's dir selbst oft leid. Man ist eben auch so nervös. Doch bevor dir wieder mal die Hand ausrutscht, denk doch mal an dieses Lied. Hey, junge Mutti, warum schlägst du denn dein Kind? Hallo, junge Mutti, warum schlägst du denn dein Kind? Du sagst, es wär dein Liebstes, könntest ohne es nicht sein. Würdest verrückt, wenn ihm was passierte, trotzdem haust du ihm eine rein.